Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kürzung von 8. Wie immer gibt's 10 Hinweise auf eine Person, die nicht für unter uns weilt. Die Person ist interessant und so sind es auch die Hinweise. Mitraten natürlich, wie immer. Erwünscht. Und nun viel Spaß mit A, der Kurzform von A. Hallo, hier sind wir wieder. In dem Fall sind das wir, unsere Gästin aus der Schweiz, Anna. Hallo. Zugeschalten, der Sean. Hallo. Und ebenfalls dabei der Dominik. Und nicht der Jürgen. Denn der ist im Urlaub. Aber ich habe E-Mail aus dem Haushalt Kraus bekommen. Oh, ist es von Jürgens Schwester? Aha, und zwar die schreibt. Die macht die besten Folgen. Hallo Philipp, du weißt so viel! Deshalb schicke ich die Hinweise zu meiner toten Person heute an dich, in der Hoffnung, dass der richtige Name noch nicht nach Hinweis 3 oder 4 fällt. Dominik, Jürgen, enttäuscht mich nicht. Also ich würde sagen, Jürgen hat auf jeden Fall enttäuscht, wenn er nicht da ist. Das ist aber jetzt schwach, dass du das extra in der Folge machst, wo der Jürgen nicht da ist. Ich gehe einfach dem Eingangsdatum nach und ihre ist jetzt einfach am ältesten. Okay. Ich lese es auch extra immer nicht vorher. Über Dominiks frühzeitiges Lösen meines letzten Rätsels kann ich einigermaßen großzügig hinwegsehen, da er sich zuvor sehr lobend über meine vorherigen Rätsel geäußert hat. Wie offensichtlich dieses Mal auch. Schön. Viel ja. Spaß und liebe Grüße, Jürgens Schwester Petra. Ich bin ein großer Fan. Ja, voll nett. Voll nett, ja. Finde ich gut. Also das ist tatsächlich was, der Sean hat man ja 2 Folgen weiter schon gehört, der hat ja Nachwuchs und das ist tatsächlich was, dich, glaube ich, freudig stimmt, weil dein immenses Talent offensichtlich weitergegeben wird, weil offensichtlich hat auch die Familie Kraus ihr enormes Schreibtalent an beide Geschwister weitervererbt. Aha. So, ist es nicht schön? Ja. Anna, hast du Geschwister? Ja, einen Bruder. Und ist der genauso genial wie du? Noch viel genialer. Das war aber jetzt natürlich sehr nett. So. Dann nochmal kurz hier die Gelenke durchknacksen und dann kann es schon losgehen. Na dann, würde ich sagen, fangen wir an. Hinweis Nummer 1. Ich wurde im Jahr 1820 während einer 2-jährigen Europareise meiner Eltern in Florenz geboren. Wie lang war die Europareise? 2 Jahre lang. Jahre? Mhm. What the fuck? Das ist ein Urlaub. Ja, aber hallo, ey. Na gut, steht ja nicht da, dass es Urlaub war. Vielleicht war es auch Geschäftsreise. Mhm. Und ich war mal eine Woche lang jetzt in Rheinland-Pfalz und dachte schon, ich wäre irgendwie fancy. Rheinland-Pfalz, ich bin fancy. Der offizielle Untertitel der Region. Hinweis Nummer 2. Ich starb am 13. August 1910 in London. Ich lehnte ein offizielles Nationalbegräbnis in der Westminster Abbey zugunsten einer privaten Beisetzung im Familiengrab ab. Dieses befindet sich in Wellow, Hampshire. Oder Hampshire? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man es ausspricht. Hampshire. Hampshire? Okay. Mhm. Ich finde es aber auch cool, dass sie es noch ablehnt selber. Also, so willst du eigentlich hier beerdigt werden? Nein, ich sterbe woanders. Welche Jahr war die ist 1820 geboren, 1910 ja. Verstorben. 1910. Mhm. Von daher glaube ich auch schon ein gewisses Alter, dass man damit rechnen kann, dass irgendwann mal Dinge passiert und du in deinem Leben schon Dinge für die Zeit nach deinem Ableben geregelt hast. Ja, ja, ja. Okay, so Hampshire. Mhm. Ich werfe euch mal einen Hinweis 2,5 rein. Ich wollte auch schon über die Person schreiben. Ich glaube, ich habe es sogar schon gemacht, aber ich habe es euch noch nicht vorgelesen, von daher. Aber das bringt euch wahrscheinlich einfach überhaupt nicht weiter. Nein. Nicht gleich, aber echt. Das finde ich sehr großherzig von dir, dass du Petras Version dann nimmst und deine eigene quasi. Ich lese die absichtlich alle immer nicht vorher selber, damit ich selber einen Überraschungseffekt oder ähnliches habe. Das wäre so geil, wenn er jetzt einfach so mega offensichtlich pisst wäre, weil sich super viel Arbeit gemacht hat. So. Damn it. Hinweis 3. Briefe, die ich in meiner Kindheit an Verwandte schrieb, zeigen sehr früh eine große sprachliche Begabung und Beobachtungsgabe. Mein Vater unterrichtete mich und meine Schwestern in Latein, Griechisch, Deutsch, Französisch und Italienisch sowie in Mathematik, Geschichte und Philosophie. Zusätzlich bekam ich Unterricht im Zeichnen und Musik. Ich habe gerade überlegt, in wie vielen dieser Fächer meine Eltern mich unterrichten könnten und es war wirklich sehr deprimierend. Aber ehrlich zu sagen, es ist einfacher, Sachen zu lernen, wenn es kein Internet- oder Videogamespiel gibt. Du meinst, du dich dann besser konzentrierst oder weil du einfach Dinge behaupten kannst? Mir ist Zeit. Ja, genau. Okay. Okay. Hinweis 4. Ich war Mitglied der Royal Statistical Society und Ehrenmitglied der American Statistical Association. Das Polar Area Diagramm gilt als meine Erfindung. Mein Grundsatz lautete: Um die Gedanken Gottes zu verstehen, müssen wir Statistiken studieren, denn die sind die Maßeinheiten seiner Absichten. Okay. Ich weiß nicht, wie jemand Statistiken so gerne lieben könnten, aber gut. Ich habe wirklich keine Ahnung. Na gut, vielleicht kommt mit Hinweis 5 drauf. Mir gewidmete Museen gibt es in London und Istanbul. Einrichtungen, die meinen Namen tragen, unter anderem in Düsseldorf, Ataşehir und Şişli, beides Türkei, ich hoffe, das spricht man so aus, sowie bis zur Schließung in den 1950er Jahren in Waco, Texas. Die Deutsche Bundespost brachte 1955 eine Marke mit meinem Porträt heraus. 1955? Mhm. Da war ich noch nicht geboren. Dann kannst du es ja nicht wissen. Ja. Das lass aber ich Sean, du. Ja, genau, ich bin so alt genug, das zu erinnern. Danke, Dominik. Ich habe wirklich null Ahnung. Also wer ist wichtig genug auf eine Deutsche? Diese Person ist in England gestorben, ja? Und die sind wichtig genug, in Deutschland auf einen Postmark zu kommen. Und offensichtlich auch Türkei ist und sehr Türkei. Relevant. Ja. Mhm. Schwierig. Keine Ahnung. Es könnte halt in echt viele Richtungen gehen, aber ich denke schon so Schreiben, Zeichnen, irgendwas so. Vielleicht. Aber wenn du irgendeine Idee hast, dann sprich's einfach aus. Ja, nee, ich keine Person irgendwie, aber. Aber hast du gesagt, dass was hat ihre Name getragen, hast du gesagt? Was? Die Sekunde. Krankenhäuser oder etwas? Habe ich das richtig verstanden? Einrichtungen, die meinen Namen tragen, sind unter anderem in, und dann eben Düsseldorf, Ataşehir und Şişli. Er hat nicht gesagt, welche Einrichtung, genau. Er hat nur gesagt, Einrichtung, okay. Genau. Nee, nein, ich habe keine Ahnung, wirklich keine. Hinweis 6. Aus dem Krieg kehrte ich 1856 chronisch krank nach Hause, führte von da an ein zurückgezogenes Leben und verbrachte meine zweite Lebenshälfte überwiegend im Bett. Dennoch war ich ziemlich produktiv. Von mir sind 19.000 Briefe überliefert und meine Bücher, Artikel und sonstige Schriften umfassen 16 dicke Bände. Und das, obwohl ich unter sich verschlimmenden Sehschwierigkeiten litt, die mir das Lesen und Schreiben erschwerten. Entschuldigung, Anna, ich glaube, du hast was gesagt. Ich habe dich leider nicht verstanden. Nee, nur es ist tatsächlich etwas mit Schreiben, aber. Mhm, mhm. Ich überlege gerade, ob meine Nachwelt irgendwann meinen ganzen WhatsApp-Verkehr quasi auch in Bände füllen wird. Ja. Ja. Wie viele Bände habe ich dir schon geschickt, Sean? Ja, genug. Ich würde sagen, das ist genug. Nur unser Chat hat genug. 19.000? Könnte ja sein. Es sind meistens Links von mir an Sean. Ja. Und wir schwärmen gemeinsam von hier Kirk Hamilton. Ich war 2 Wochen krank im Bett und ich kann sagen, dass ich fast gar nichts geschrieben habe und außer 19.000. Ja, Wife, komm mal. Ich werde dir etwas diktieren. Schreib auf. Sitze ich hin. Keine Ahnung. Es wird noch schlimmer mit Hinweis 7. Ab 1895 kam zunehmender Gedächtnisverlust dazu. Ob ich die Aufnahme in den Order of Merit durch König Edward den 7. 1907 noch bewusst wahrnahm, ist nicht sicher. Ist das so eine Figur, wo wir uns danach denken, ja, verdammt, das hätte man wissen können? Also die Person kennt ihr, den Namen habt ihr schon gehört. Da alles klar. Würde ich Hand für ins Feuer legen. Okay. Ob jetzt der Hinweis unbedingt einen weiterbringt. Und ich glaube, ich bin da sehr bei Anna mit der Aussage, das könnte natürlich jetzt gerade in sehr viele verschiedene Richtungen noch gehen. Also das ist absolut richtig. An der Stelle, glaube ich, müsste ein bisschen gucken, wo es sich zuspitzt, wo die Hinweise sind, die ein bisschen detaillierter sind, außer mega produktiv und viele Briefe. Okay. Hinweis Nummer 8. Der Verdienstorden war nicht meine einzige royale Auszeichnung. Bereits 1883 erhielt ich von Königin Victoria das Royal Red Cross. Die evangelische Kirche in Deutschland ehrt mich mit einem Gedenktag im evangelischen Namenkalender am 14. August. Für die evangelisch-lutherische Kirche in Amerika und die anglikanische Kirche ist mein Gedenktag der 13. August, mein Todestag. Mein Geburtstag am 12. Mai ist ein international begangener Aktionstag. Des Weiteren wurde mir zu Ehren ein Fonds gegründet, aus dessen Mitteln eine Medaille geprägt und seit 1912 als höchste Auszeichnung des Internationalen Roten Kreuzes an Pflegekräfte verliehen wird. Pflegekräfte? Mhm. Ah. Die hat einen Tag nach mir Geburtstag, finde ich irgendwie nett. Ich habe keine Ahnung. Ist es eine Frau oder Mann? Wissen wir das schon von dem Hinweis oder nicht? Außer, dass du jetzt die gesagt hast, glaube ich. Komm, verrat's uns. Also mich interessiert es dann so ein Ginon oder so beim Roten Kreuz. Kein Ginon, nein. Kein Ginon. Aber ich musste, auch noch nie gehört. Es musste jemand, der viel mit Hilfe gemacht hat oder etwas. Bin ich komplett raus. Hinweis 9. Wer jetzt noch einen Hinweis auf meinen Namen braucht, ist einfach zu dumm. Nein, das steht gar nicht. Was? War nur Spaß. Dankeschön. Petra, bitte. Aber es fängt wirklich an, wer jetzt noch einen Hinweis auf meinen Namen braucht, wie meine ältere Schwester, erhielt ich meinen Vornamen in Anlehnung an meinen Geburtsort. Unter dem Beinamen Lady with the Lamp ging ich in britische Folklore ein. Ihn erhielt ich während des Krimkriegs aufgrund meiner nächtlichen Kontrollgänge. Okay. Jetzt ist es Sean, da. It's jetzt your moment. It's your time to shine. Ja, aber ich brauche da wirklich der Giveaway-Hinweis. Ich habe nicht erkennt. Die geringste Ahnung. Anna, hast du? Du hast nicht. Anna, eine Ahnung? Ich habe keine Ahnung, wer das hat. Nicht wirklich. Sie war in Florence geboren. Das ist Florence Nightingale, Lady Richtig. With the Lamp. Ja. Aber nur bei Nummer 9 habe ich das gemerkt. Ich habe nicht gewusst, dass sie so viel geschrieben hat. Mm-hmm. Ich kenne das gar nicht von ihr. Und ich finde es auch schön, ihre Schwester heißt Parthenope oder Parthenope. Ach so, ist griechisch, deswegen vermute ich Parthenope. Parthenope. Und es ist die griechische Bezeichnung für Neapel. Also auch sie ist nach einem Ort benannt. Ja. Yeah. Also ich muss wirklich gestehen, dass den Namen habe ich schon gehört, aber ich habe null Ahnung, was die gemacht hat, wirklich. Für was die bekannt war. Sie hat viel bei Krieg mitgeholfen, mit vielen, wie kann man sagen? So like Hitler. Sekunde, lass mich einfach Hinweis. Nein. Pass auf, lass mich Hinweis 10 vorlesen, da steht genau das alles drin. Hinweis 10. Ich war Krankenschwester, Statistikerin, Begründerin der modernen westlichen Krankenpflege und einflussreiche Reformerin des Sanitätswesens und der Gesundheitsfürsorge in Großbritannien und Britisch-Indien. Okay. Ich legte Ausbildungsstandards fest und trug wesentlich dazu bei, die Krankenpflege zu einem gesellschaftlich geachteten und anerkannten Beruf für Frauen zu entwickeln. Darüber hinaus gelte ich als Pionierin der visuellen Veranschaulichung von Zusammenhängen in der Statistik. An der direkten Pflege von Verletzten und Erkrankten war ich tatsächlich nur wenig beteiligt. Mein Name ist Florence Nightingale. Und Sean, du kennst die, weil man die in Südafrika kennt. Oder woher kennst du sie? Ich weiß nicht, woher ich kenne sie. Ich glaube, wir haben sogar in der Schule von ihr gelernt. Ich glaube, daher kommt. Und auch nicht in der Hochschule auch. Ich war relativ jung. Wir kennen die Geschichte, aber ich kenne nur die Pflegehilfe, dass sie gemacht hat und nicht so, wie wichtig sie war mit all die andere Sache, das jetzt genannt war. Mhm. Aber Lady with a Lamp habe ich schon gewusst, dass es Florence Nightingale ist. Okay. Cool. Ja. Also, again what learned, wie man so schön sagt. Und das ist sehr, sehr cool. Und ich finde es vor allen Dingen bemerkenswert, dass der Kollege Weißmann seinen Bildungsauftrag auch ernst genommen hätte und diese Person auch vorbereitet hat. Mhm. Bei Zeiten kannst du ja der Petra mal deine Hinweise schicken, was du quasi gemacht hättest. Ja, ja. Cool. Ja, so viel anders waren sie nicht, aber ihre waren wirklich schön ausformuliert, von daher. Also, ich würde jetzt mal sagen, wir haben jetzt einen sehr erfolgreichen Abend ohne den Herrn Kraus hinter uns, weil auch wenn die erste Runde wohl, glaube ich, ein bisschen schwierig war, haben wir jetzt diverse Erfolgserlebnisse. Erstens, die Anna hat eine sehr geile Schweizer Folge gemacht und der Sean hat jetzt den Ultimate Triumph, indem er die Frau Nightingale erraten hat. Ja, und es hat wirklich die Florence teilgebracht. Ja, ist doch egal. Also, es ist egal. Der Ball ist im Netz, wenn du verstehst, was ich meine. Okay. Es interessiert niemanden, ob es ein Abstauber war. Cool. Ich danke euch von Herzen. Auch im Namen meines bezaubernden Mitstreiters, Philipp wahrscheinlich. Mhm, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Das war wirklich schön und bereichernd. Danke für die Einladung. Und ganz explizit auch nochmal danke an die ganzen Leute, die uns auch immer die ganzen netten Hinweise schicken. Wir versuchen die natürlich alle umzusetzen. Und ja, das ist jetzt im Endeffekt die letzte Folge erstmal mit Sean und Anna. Das ist jetzt vermutlich ein ganzer Monat lang gewesen. Aber für uns ist es nur ein Abend. Da. Na dann, schön, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss.